Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort, und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Ich kenne die Wiesbadener Künstlerin Ricarda Peters seit vielen Jahren als kluge, reflektierende Künstlerin, die ihre Welt mit dem Abstand derer misst, die in mindestens zwei Welten leben und die die unterschiedlichen Ebenen erleben, erfassen und natürlich auf eigene künstlerische Weise zu manifestieren wissen. Ihre Bilder, wie auch ihre Gespräche, sind offen und geistig bereichernd. Sie hat ihre Gedanken in zahllosen Tagebüchern in Venedig, wo sie oft weilt und arbeitet, aber auch in Malereiaufenthalten in Israel oder in den USA festgehalten. Im Frühjahr 2012, in dem ich Ihnen Ricarda Peters durch unseren Kulturspiegel nahebringen möchte, stellt sie Werke zum Thema Schwarz-Weiß aus, dies im Rahmen einer regionalen Zusammenarbeit vieler Galerien mit dem Wiesbadener Museum zur Ellsworth-Kelly-Ausstellung. Und das ist natürlich die Region Wiesbaden in Hessen, Deutschland. Obwohl ich in den letzten Jahren eine ganze Reihe von verschiedenen, sowohl großformatigen und großzügig gemalten abstrakten Bildern als auch fotografischen Werken mit Papieraufschichtungen und verschiedenen anderen Konstrukten der Künstlerin besonders gesehen habe, stehen sie zurück, denn Rundbilder sind das, was Ricarda ganz besonders auszeichnet. Zu diesen sogenannten Tondi sagt sie Folgendes. Der Betrachter tritt vor dem zu drehenden Tondo aktiv in den Prozess der Veränderung ein. Durch die Drehung des Rundbildes vermag er immer wieder neue Aspekte, respektive ein neues Gesamtbild wahrzunehmen. Vorausgesetzt, dass er die Erinnerung an einen vorangegangenen Aspekt loslassen kann und an keinem Detail im Bild hängen bleibt. Damit schafft er sich die Möglichkeit, ein neues Bild in einer neuen Zeiteinheit ohne Konzept und vorgefasste Meinung zu sehen. Der Akt des Wahrnehmens wird zum schöpferischen Prozess analog dem des Künstlers und der Dualismus in der totalen Schau überwunden. Es ist ein Versuch, eine Annäherung zur Überwindung der Dualitäten hin zur ganzheitlichen Wahrnehmung durch die Kunst zu erreichen. Ein möglicher Schritt in die vierte Dimension. Zeitfrei, egofrei, arational und viele andere Möglichkeiten gibt es natürlich bei der Betrachtung dieser Rundbilder, die Ricarda Peters uns präsentiert. Und sie sagt natürlich auch in ihren Tagebüchern zu dem Kunstmachen an sich, der Zustand im Augenblick der kreativen Erkenntnis ist Enthusiasmus. Der Malakt ist für mich ein Eintauchen in die unendliche Energie. Mir wird bewusst, dass ich nicht determiniert bin, sondern dass alles abhängt von meinem Erkennen, meiner Entscheidung und meiner Verantwortlichkeit. Ja, hierzu dann jetzt unsere Reportage, die im Jahr 1998 entstand, kurz bevor Ricarda nach Amerika zu einem Studienaufenthalt bzw. einem Malaufenthalt in die Stadt New York zog, und das für einige Monate. Und jetzt ein bisschen etwas zu Ricarda Peters, die es aus Deutschland bis nach Manhattan gezogen hat, und zwar für ganze 3 Monate. Ricarda Peters, die 1935 in Wiesbaden geboren wurde, studierte von 1956 bis 1960 an der Werkkunstschule in Offenbach Grafikdesign und freie Malerei. Schon während des Studiums, auf der Suche nach Inhalt und Form, orientierte sich Ricarda Peters zunächst an klassischen Vorbildern und zeichnete Renaissance- und Barockfassaden in Rom. Ein öffentlicher Auftrag im Elzer Hof in Mainz, bei dem die junge Künstlerin die Aufgabe übernahm, die Wand im Foyer des Konzerthauses zu gestalten, bestärkte sie, sich endgültig der Malerei zu widmen. So schrieb sie sich 1966 in der Sommerakademie in Salzburg ein und studierte in der Klasse von Emilio Vedova, dem italienischen Meister des europäischen Informel, der sie 1967 in sein Atelier nach Venedig einlud. Während ihres Aufenthaltes in Venedig machte sich Ricarda Peters schnell unentbehrlich und blieb insgesamt 4 Jahre als Meisterschülerin und Assistentin des italienischen Künstlers in dieser Stadt. Auch die folgenden Jahre waren von zahlreichen Venedig-Aufenthalten geprägt und regten Ricarda Peters künstlerische Auseinandersetzung an. So schrieb sie 1983 nach einem Venedig-Aufenthalt in ihr Tagebuch: Venedig war herrlich für mich. Die Beziehung zu Emilia Vedova ist zu einer schönen Freundschaft geworden. Das Lehrer-Schüler-Verhältnis hat sich in eine Ebenbürtigkeit verwandelt. So hat sie bis zum heutigen Tage einen intensiven Kontakt zu ihrem italienischen Lehrmeister aufrechterhalten. Ein konsequenter Weg künstlerischer Selbstfindung lässt sich an ihren Acrylbildern, Zeichnungen und Radierungen verfolgen. 1970-72 entstand der genetische Zyklus, der 1991 beim Internationalen Kongress für perinatale Forschung in Heidelberg Beachtung fand. In diesem Zyklus, der durchdrungen ist von einer klaren, formästhetischen Gestaltung, setzt sich Ricarda Peters mit der Genesis sowie mit dem Ursprung der Entstehung des Lebens auseinander. Bei den späteren Bildern hat sich alles Mögliche verändert. Ricarda ist sehr viel freier geworden in ihrem Ausdruck und es war sehr interessant, sie in ihrem Atelier zu besuchen. Ich hatte das Glück, sie in ihrem Atelier im Kunsthaus am Schulberg in Wiesbaden zu besuchen, wo sie 5 Jahre lang ein Atelier hatte und dort nach 5 Jahren dann den Platz für andere Künstler räumen musste. Das ist turnusmäßig so. Und da beschloss Ricarda mit einer Künstlerkollegin, die ebenfalls das Atelier auch nicht mehr hat, Monika Rohrmus, nach Manhattan zu gehen. Natürlich. Die Frauen beschlossen, ihr Glück in der Ferne zu suchen. Gleich war auch klar, dass es New York sein musste, sagte Monika Rohrmus. Es sei ein Ort ohne Vergangenheit, an dem alles Gegenwart und unbelastet ist. Traditionen, Ketten, einen an den Boden, fügt Ricarda Peters hinzu, die im Gegensatz zu Rohrmus die Stadt schon kennt. Den Aufenthalt geht ein Minimum an Planung voraus und die Damen haben sich in 3 Monaten ganz schön etabliert. Um die Stadt Manhattan, die Ricarda Peters aus Wiesbaden mit einer Künstlerkollegin erobert, und zwar mehrere Monate lang. Und zwischenzeitlich, nach ungefähr 1,5 Monaten, nachdem sie nach New York aufgebrochen waren, berichtet Ricarda Peters Folgendes. Der Strand von, an den alles angeschwemmt wird, nennt sie New York, wird die Stadt globaler Verflechtungen. Neu manifestiert sich nur ultra-mega-weißes Licht, schwarze Schatten. Magisch eröffnet sie sich uns, reißverschlussartig, wir scheinen am rechten Ort zu sein, im genauen Augenblick angekommen, um zu finden, was wir suchen. Randvoll und pulsierend ist jeder Tag aufs Neue ein Ansturm auf Nerven und Sinne. Die Neugierde wird zur Begierde, die unausgesetzt Nahrung findet. In nur 4 Tagen lösen wir unsere Wohnungsfrage, ziehen mehrfach um Greenwich Village, Künstleroase, dort trifft sich alles, Maler, Bildhauer, Musiker. Wir finden Freunde in die 30. Straße, Martha Washington Hotel und für Frauen, ein bisschen schräg, aber picobello, Zimmer geblümt im Landhausstil mit Bad und preiswert. Edel der Blick aufs Empire State Building, des Nachts in blaues Licht getaucht. Und dann in die 55. Straße West. Ein Apartment wie zu Hause. Grünes Refugium, um aus der steinernen Gigantomanie zu entfliehen. Aber längst schon haben wir uns an die Brandung aus undefinierbaren Geräuschen gewöhnt, die nur noch übertönt wird vom Heulen der Ambulanzen und dem staccato-artigen Warnsignalen der Polizei. Ja, das ist Ricarda Peters aus New York und sie sagt, das Glück, ein Atelier gefunden zu haben, beste Adresse, Stella Adler Conservatory, Heilige Hallen, Robert De Niro, Whoopi Goldberg, Marlon Brando etc. sind daraus hervorgegangen. Ein Klassenzimmer leer mit weißen Wänden ist gemietet. Wir haben uns festgesaugt, mit Lust täglich darin zu arbeiten. Na, und Ricarda hat einen sehr auch gleich wieder um Amerika. Die Ricarda brauchte niemanden, der sie dahin bringt. Sie kam da ganz alleine hin und sicher diesmal nicht mit dem Schiff, sondern mit einem Flugzeug. Und das ging ein bisschen schneller, damit man auch die 3 Monate, die man dort Aufenthalt hat, ein bisschen genießen kann. Erinnerungen an zu Hause verblassen allmählich, sagt sie, machen der Gegenwärtigkeit Platz. Die Energie, die hier pulsiert, trägt und fordert, schleudert einen geradezu in einen Strudel nimmer enden wollender Aktivität, sodass die Nacht der Schlaf zu lang wird, bis der Tag aufs Neue beginnt, mit unerwarteten Möglichkeiten zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort in diesem Schmelztiegel einzudringen, hineinzugeraten. Na, und unser Gespräch mit Ricarda war vor dieser Reise und das werden wir uns jetzt mal anhören. Wir sitzen hier mit Ricarda Peters und zwar in Wiesbaden. Ricarda, hallo. Hallo, grüß Gott. Und Ricarda, was machen Sie und erzählen Sie ein bisschen mal von sich. Was mache ich? Ich mache eigentlich ein Leben lang dasselbe, weil es mir scheint, es ist das Einzige, was ich machen kann. Ich bin Malerin. Mhm. Und das sind tolle Bilder in allen möglichen... Wie haben Sie angefangen? Wie hat das angefangen? Wie wird man Künstler oder wie entscheidet man sich? Sie kommen aus einer Künstlerfamilie. Ich komme aus einer Künstlerfamilie. Meine Eltern waren beide an der Bühne. Und ich wurde eigentlich von Jugend an gefördert. Ich sollte zwar keine Theaterkarriere machen, aber meine früh auftretende visuelle Begabung wurde gefördert. Und sie war für mich selber eigentlich sehr wichtig, weil ich da so etwas wie eine Rückzugsecke fand, in der ich überleben konnte, öfters. Und ich denke, das war zunächst einmal ein Grund, mich damit besonders auseinanderzusetzen. Wieso überleben? Ist das bei solch starken Eltern vielleicht, oder? Es hatte zu tun, sicherlich, also mit Schwierigkeiten von außen, zum Beispiel in der Schule oder sowas, konnte ich wenigstens eine 1 in Kunst präsentieren. Und das hat mir also öfters ein Jahr geschenkt, wenn ich sonst hängen geblieben wäre. Ach so, nicht? Also, ja, ja, naja. Und wie geht's weiter? Was ich habe, nach Schule? Ja? Ich habe Abitur gemacht, das heißt, ich war auch ein Jahr in den Vereinigten Staaten, hatte ein Stipendium dort. Mhm. Wo waren Sie? Ich war in Dearborn, Michigan und habe dort das Edison Institute besucht. Und da waren so kleinere Anfänge. Aber an was ich mich erinnere, ich habe aus dem Kopf eine Hawaii-Landschaft gemacht in Öl. Ja, ein bisschen anders, was ich jetzt mache. Ja. Also nach dem Abitur habe ich dann eine Werkkunstschule besucht in Offenbach und habe sie nach 4 Jahren absolviert mit einem Staatsexamen. War dann aber immer in eigener Initiative unterwegs und habe versucht, mich irgendwie zu orientieren, was ich einmal machen könnte. Also ich war in Italien viel, es hat mich also dorthin gezogen und ich habe zunächst einfach Renaissance- und Barockfassaden gezeichnet. Mhm. Und fand keinen persönlichen Ausdruck. Ich wusste nicht, was ich sagen wollte oder wie ich es sagen könnte. Das war so um die 20. Aber Sie konnten zeichnen und haben das eben dazu dann genutzt, um diese Fassaden erst einmal. Ja, ja. Ja, also ich habe eigentlich wahrscheinlich ein späteres Moment in meiner Malerei dort entdeckt, mhm. nämlich Räumlichkeit, Volumen und auch die Auseinandersetzung mit Licht, mhm. mit Licht und Farbe. Nach dieser Werkkunstschule habe ich kurze Zeit als Grafikerin gearbeitet in einem bekannten Institut in Frankfurt, habe das aber sehr bald verlassen, um dann eigentlich zu malen, bekam einen großen Auftrag, bald von einem Mainzer Architekten, das war eine große Wand im Konzerthaus der Mainzer Liedertafel im Enzer Hof zu gestalten, eine 70 Quadratmeter große Wand. Und ich habe damals wahrscheinlich schon mein ganzes Programm dort, sagen wir einfach hingemalt, mhm. von links nach rechts. Ja. Ich habe ein Jahr daran gearbeitet und am Ende war ich eigentlich ein informeller Maler. Mhm. Also gibt es diese Wand noch? Die gibt es noch, ja. Also Sie haben angefangen mit Gegenständlichkeit und nein, dann... Nicht, nein, überhaupt nie nicht, gegenständlich. Nie gegenständlich. Ich denke, dass ich beeindruckt von Kandinsky vielleicht ein bisschen anfänglich in dieser Manier gearbeitet habe, so diese abstrakten Improvisationen oder so etwas. Also noch mit nicht gegenständlichen, also Kuben oder mit verschiedenen geometrischen Formen und... Nein, ich würde eher sagen, diese landschaftsähnlichen Sachen Element. Bei Kandinsky. Ja. Dann hatte ich das große Glück, dass ich auf der Sommerakademie in Salzburg meinen großen Lehrer kennenlernte, den Venezianer Emilio Vedova. Mhm. dessen Assistentin und Meisterschülerin ich dann auch über mehrere Jahre in Venedig war. Mhm. Das war eine sehr, sehr interessante, sehr aufregende Studienzeit, eine sehr strenge Zeit. Mhm. Aber ich denke immer noch daran, dass das ein großer Höhepunkt in meinem Leben war, an der Seite eines sehr, sehr strengen, sehr verantwortungsvollen Menschen lernen zu dürfen. Mhm. Haben Sie Ihre Bilder gemalt damals oder haben Sie mit in seiner Art gemalt? Es ist ja die alte Art zu lehren, ist ja immer, dass der Schüler genau das macht, was der Lehrer einem sagt. Wie ist das in Ihrem Falle? Also ich meine, ich konnte gleich feststellen, dass wir ganz verschiedene Weltanschauungen haben. Der Vedova war ein Protestmaler, mhm, und ich habe eigentlich ein diametral entgegengesetztes Weltbild. Das ist, mhm, eher heiter, oder ich suche einen Zusammenhang und einen Sinn überall, und der erschließt sich mir auch, mhm, eigentlich. Mhm. Mhm. Und Ihre Formensprache hat sich dann herauskristallisiert, als Sie dort gelernt haben, oder? Nein, ich denke, ich kam damit an. Also das letzte Stück aus dieser großen Wandmalerei, die sieht eigentlich aus, als wäre es ein Stück von Vedova, obwohl ich ihn damals noch nicht kannte. Aha. Also es ist eine gestische Malerei, aber halt eben gefühlt mit einem anderen Inhalt. Mhm. Und wie ist es farblich? Haben sich Ihre Farben sehr geändert über die Jahre? Die Farben sind eigentlich, die waren zunächst dunkel. Als ich in Deutschland arbeitete, als ich anfing, waren die Farben, war die Materie sehr dicht und eher undurchdringlich und düster. Mhm. Viele Lagen auch, oder? Ich arbeite in sehr vielen Lagen übereinander, aber in Venedig, ich meine, durch den Eindruck des Lichtes dort, ist halt eben, hatte ich das Gefühl, dass also die Farben in mir absolut explodiert sind. Und ich verwende in meiner Arbeit eigentlich den ganzen Farbkreis. Immer und wieder. Den haben Sie mitgebracht, wieder zurück nach in das etwas trübe Deutschland hier. Ja, den habe ich wieder mit zurückgebracht, und ich denke jedes Mal, wenn ich hier ankomme, ich habe es geschafft, ich bin verändert, aber es ist eigentlich, wir sind hier anders, eher zugeknöpft ein bisschen. Nicht? Und bisschen Gräsegrau auch so, nicht? Bisschen viereckiger, nicht? Ja, und wenn ich dort bin, habe ich immer das Gefühl, ich bin auf einem anderen Planeten. Und was machen die Damen abends, wenn sie mit ihrer Atelierarbeit in New York fertig sind? Abends schreibt die Frau Rormus, und das Ganze übrigens ist im Wiesbadener Kurier gewesen, wo diese Briefe veröffentlicht worden sind. Abends spazieren wir fein gemacht durch große Hotels, Grand Hyatt, Waldorf, Astoria, schauen in jede Ecke, mischen uns unter die Hotelgäste, ab und zu ins Kino oder ein Konzert im Lincoln Center, demnächst auch ein Musical. Na, welches? Der Broadway ist um die Ecke, ebenso die Carnegie Hall, der Central Park nur 3 Blocks entfernt. Und das Apartment liegt ideal in der 55. Straße. Freizeit ist knapp, denn die Damen sind sehr künstlerisch tätig, jeder auf ihre Weise. So, und jetzt gehen wir weiter zu dem Interview zurück mit der Ricarda Peters, das ich im Frühjahr in Wiesbaden gemacht habe. Und wenn ich jetzt Ihre Bilder betrachte, jetzt müssen Sie ein bisschen so etwas erklären, wie würden Sie denn jemandem das im Radio zeigen wollen? Also Ihre Leinwände sind unterschiedlicher Größe, eigentlich doch wandfüllend zum Teil, große, mhm, Bilder. Sie sind gerade in ein kleineres Atelier umgezogen und haben mir gesagt, wie schwierig das ist, wenn man erst einmal schon mal groß ist. Was macht man dann? Man muss sich ein wunderschönes neues Atelier suchen, möglichst groß, und das ist nicht immer gegeben. Und Sie haben auch diese Kreise. Sie haben also kreisrunde Malereien, also die Leinwand selber, mhm, hat keinen Rahmen drumherum, sondern sie ist kreisrund. Mhm. Und Sie haben mir mal diese Bilder gezeigt und haben gesagt, die kann man drehen. Man kann sie von allen möglichen Warten, mhm, anschauen. Mhm. Hat das ein bisschen mit dem Gefühl des Ganzheitlichen zu tun, das Sie mir eben beschrieben haben, oder gar nicht? Das hat es sicher. Ich habe zunächst, vielleicht, wenn ich das so erkläre, in einer linearen Manier gearbeitet, also dass man ein Thema von A bis Z zu Ende führt. Aber mittlerweile bin ich eigentlich dort angelangt, wo es mir scheint, dass ich die Bilderfindung von überall her hole. Mhm. Und das Motiv für meine Malerei ist mittlerweile die Malerei selber. Mhm. Und ich könnte vielleicht sagen, dass ich mich im Zentrum einer Kugel befinde. Mhm. Und folgerichtig ist das Kreismotiv auch aufgetaucht. Mhm. Ich habe das zwar immer schon auch in kleineren Formen gehabt. Was für mich entscheidend ist für den Kreis, Ich habe zunächst so angefangen, dass es ein Oben, ein Unten, ein Rechts und ein Links gibt, was gleichzeitig die Polaritäten sind. Dann habe ich das Bild ganz spontan von der Wand genommen, habe es auf den Boden gelegt, beziehungsweise ich habe es auch gleich ringsherum gemalt. Also ich habe die Polaritäten aufgegeben zu einem Jetzt, Jetzt, Jetzt, der Spur des Kreises folgend, die dort aufhört, wo sie anfängt. Nicht? War das noch viereckig oder das war dann rund schon? Das war dann schon rund. Mhm, nicht? Mhm. Also das erste runde Bild war eben noch oben, unten, rechts und links, gleich Polaritäten. Dann das ringsherum gemalte Bild, was man umschreitet oder was an der Drehbar an der Wand hängt und was mit jedem Jetzt, Jetzt, Jetzt, was auch gleichzeitig der Einbruch der Unendlichkeit ist, hat man einen anderen Fokus, also ein anderes Gesamtbild. Mhm. Und ich bezeichne diese Bilder auch als multiple Bilder. Mhm. Sind sie auch, also von jeder Warte aus ein neuer Eindruck. Und Sie haben eine Möglichkeit, das auch an der Wand zu drehen. Ich habe ich habe es auch drehbar an der Wand gemacht. Und was mir wichtig ist, es ist vielleicht auch eine Übung zur Auflösung von fixen Ideen. Sehr schön. Nicht, dass man also sich an irgendwas so festsaugt und sagt, es kann einfach nur so sein. Ich habe das immer so gesehen. Es gibt nur vierliche Bilder. Wieso? Also es muss so sein. Und wenn man das also dreht und dreht und dreht und man würde das anwenden auf das ganze Leben, dass man also Menschen gegenübertritt und nicht mit einer vorgefassten Meinung schon weiß, die ist so und so, sondern ich erlebe sie im Augenblick jetzt? Unter diesem, jetzt unter diesem Fokus. Und trifft sie morgen wieder unter einem anderen. Denn wir verändern, also die einzigste wirkliche Konstante ist die beständige Veränderung. Mhm. Nicht? Und der können wir uns gut anvertrauen. Und die Ricarda Peters hat sich ihr anvertraut. Und zwar in Manhattan für 3 Monate. Und wir hoffen, dass sie mit sehr wunderbaren Werken zurückkehrt nach Wiesbaden und werden ihren Weg weiter verfolgen. Ich darf mich nochmals bei der Künstlerin Ricarda Peters für das Interview und die Einblicke in ihre Arbeit bedanken. Unser Interview und Reportage entstanden vor ihrem USA-Aufenthalt 1998. Die Auszüge aus den Texten entstammen ihrem Tagebuch und natürlich den Auszügen, die im Wiesbadener Kurierartikel von 1998 gebracht wurden, zusammen mit dem Text. Am Mikrofon war Susanne Nielsen, die sich, wie gesagt, noch einmal für dieses interessante Gespräch bedankt und die Fortsetzung dieser Freundschaft, die über Jahre natürlich jetzt bis zu ihrem jetzigen Werken hingeht. Und Ricarda Peters können Sie in Wiesbaden antreffen. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Eigenborstige Mitläufererinnerungen. Dies ist eine Buchrezension von meiner Kollegin Renate Schauer, die Ihnen den Roman, und zwar von Joachim Geil, Tischlers Auftritt, reflektiert das Lebensgefühl der 70er Jahre, präsentiert. Ernst Ewald Tischler führt sich nicht als sympathischen Menschen ein. Doch der Pfälzer wächst dem Leser über die knapp 500 Seiten des Romans ans Herz, indem er als Ich-Erzähler die 70er Jahre und ihr Flair fantasiereich vergegenwärtigt. Die Suche nach der Logik seiner eigenen Lebensgeschichte säumt den Weg ins TV-Kochstudio zu Tischlers Auftritt, der titelgebend wird, da er den Protagonisten endlich über das Mitläufertum hinausheben soll, das ihm seit den 68er Jahren anhaftet. Das hat sich der Autor Joachim Geil fein ausgedacht. Im Umfeld von Frankfurter Schule und Frankfurter Kranz erproben sich junge Leute. Tischler ist auch dabei in einem Laientheater und wählen als Stück Marat Saad von Peter Weiß. Es lebt von dem Konflikt zwischen Revolutionär und Genussmensch, zwischen Individualismusstreben und sozialer, politischer Umwälzung. Es spielt auf mehreren Ebenen und bedient sich grotesken, absurden und verfremdenden Elementen. Beides sind auch Stilelemente in Tischlers Auftritt. Bezüge zwischen Mitgliedern der studentischen Schauspieltruppe und den Figuren des Stücks, das ja auf einem historischen Stoff beruht, gelingen Joachim Geil auf äußerst subtile Art. Seine künstlerische Freiheit spielt er virtuos aus, indem er überraschende Anklänge stiftet zwischen den historischen Akteuren und deren Darstellern, den Vertretern des Zeitgeists der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Ein besonders augenfälliges Beispiel ist die schöne Uschi und ihre Rolle als Charlotte Corday. Ein gewitztes Unterfangen mit Charme und Esprit, das einem in verwandter Spielart an mehreren Stellen des Romans begegnet. Erstaunlich früh, nämlich schon auf Seite 20, wird verraten, wie die revolutionäre Tat des in die Jahre gekommenen, unheilbar krebskranken Tischlers vonstatten gehen soll. Der Plan ist dazu angetan, alle als Komplizen zu gewinnen, die in mindestens einer Phase ihres Lebens das Fernsehen als Medium für schuldig am allgemeinen Niedergang einstuften oder manche Programmteile immer noch zum Kotzen finden. Als solches soll die Kochshow vorgeführt werden, eine Rache, die dem TV-Betrieb im übertragenen Sinne den Spiegel vorhalten will, die Verantwortlichen wachrütteln soll. Diese symbolische Handlung, ob sie gelingt oder nicht, soll quasi kompensieren, dass einst eine gute Portion Elan zur Überwindung von endstirniger Kleinbürgerlichkeit und spießiger Verklemmtheit in beobachtender Ambivalenz stecken geblieben war. Der Ich-Erzähler Ernst Ewald bekennt, dass er hätte entschiedener und vor allem aus sich selbst heraus initiativ werden sollen, um den gesellschaftlichen Umbruch mit voranzutreiben. Nur eine Aktion, die Bewunderung erntet, inszeniert er, bis ihm der Duft von Königsberger Klopsen die Widerstandskräfte raubt. Ansonsten ist er gegen alles, was dir von außen aufgedrängt scheint, eigenständig bis widerständig, eigenwillig bis widerwillig. Und er findet dazu das Wort eigenborstig. Er tischlert diesen Ausdruck, spielt gerne mit Sprache und Assoziationen, was dem Roman Leichtigkeit verleiht und Vieldeutigkeit sichert. Es liegt wohl in der Natur eines Mitläufers, dass er weniger plastisch, farbig und lebendig charakterisiert scheint als seine Eindrücke beim Mitstolpern durch die Ereignisse. Da fehlt ein bisschen Fleisch und Blut. Dafür entschädigen jedoch die Eleganz seines Reflektierens sowie seine feinsinnigen Fantasien und Assoziationen. Der Eigenbrötler, der auch dem Widerstand widerstand, wie es im Klappentext treffend heißt, beschenkt uns getreu seiner Einsicht, Erinnerungen müssen einen überkommen und dann mitnehmen, entführen, mit einer Vielzahl von Reminiszenzen. Hegel, Adorno, Kral, Dutschke, Professor Barnard und seine erste Herztransplantation in Kapstadt, Meinhof, Büchner, Kafka, Dr. Chivago. Mit diesen und weiteren Zeitgenossen tischlert Joachim Geil durch die Brille seines Ernst Erwin einen eigenwilligen Blick auf die heiklen Jahre zwischen Scharbesuch und Stammheimprozessen. Manchmal kommt der Ritt durch die Vergangenheit tatsächlichen Überlieferungen von damals sehr, sehr nahe, wie beispielsweise der Verbindung zwischen dem Philosophen Theodor W. Adorno und seinem Schüler Hans-Jürgen Krahl, den Geils Protagonist beneidet. Tischler, der zunehmend gewissen Gaumenfreuden frönt und dies irgendwann auch beruflich zu seinem Markenzeichen umzumünzen versteht, ist niemand, an dem sich die Geister scheiden. Sein Quentchen-Quertreiberdenken ist tolerabel. Da gibt es andere, die wesentlich näher an die Grenze der gesellschaftlichen Akzeptanz geraten. Immer wieder ist von Tüten die Rede, die geraucht werden und einen herrlich entrückten Zustand bescheren, was ja Kontakt zu illegalen Kanälen genauso impliziert wie später die eine oder andere Pistole. Auch der Kontrast Bundeswehr und Schwulsein wird in eine sehr persönliche Beziehung eingebaut. Tischlers glaubhafte Stützen sind der schillernde Onkel Willi, hatte sich zuletzt dem Krieg entzogen, und die Mutter, die es mit dem faschistischen Vater aushält, der letztlich fernsehkrank wird.